Der Papierstoß mit meiner Schrift, unberührbar. Jahrzehnte lag er stoisch in der Truhe, bis ich in die Zeilen einfiel. Eine Bauruine. Meinungen verblasst auf Plakaten, Liebe in Neonschrift, schiefe Blickwinkel. In den Räumen irrten meine Fragen, als ob es eine Geschichte gäbe. Das Papier verbrannte unter freiem Himmel.